beschäftigt. Herr Wallraff, wie viel Wahlkampf steckt in der Rede von Wolfgang Schäuble und der Haushaltsdebatte? Also da steckt natürlich einiges an Wahlkampf drin, wenn man so will. Diese Inaussichtstellung von Steuersenkungen, das ist natürlich ein Mittel, um auch die Leute wieder positiver zu stimmen, mit der Regierungspolitik Zuversicht zu verbreiten. Das finde ich in dieser Hinsicht auch richtig. Man kann da jetzt lange drüber streiten, wer Steuersenkungen bekommen sollte, wie man Steuermehreinnahmen verteilen sollte, ob es nicht sinnvoller wäre, das auch sozialer zu verteilen. Aber das grundsätzlich das als Thema zu setzen, dass es diesem Land eigentlich gut geht, dass wir Steuerüberschüsse zu haben, dass es relativ wenig Arbeitslosigkeit gibt, das wieder in den Vordergrund zu stellen, das ist absolut wichtig. Denn wir haben ja zurzeit eben diese paradoxe Situation, dass eben von der AfD und teilweise eben auch von der CSU so getan wird, als gehe das Land unter und eine Panikstimmung erzeugt wird, obwohl erstens diese wirtschaftlichen Daten gut sind und ja auch zurzeit kaum Flüchtlinge kommen. Und wenn man jetzt so durch die Straßen geht, es scheint die Sonne, die Menschen sind fröhlich, sie sitzen in Parks, im Biergarten und eigentlich ist vieles in diesem Land sehr, sehr gut. Und das muss herausgestellt werden. Und das, in dieser Hinsicht ist auch diese Steuerdebatte gut und günstig. Aber ist das denn die Aufgabe des Finanzministers? Ja, gute Stimmung zu verbreiten. Ja, ich finde, im Prinzip ist es jetzt nicht seine erste Aufgabe, aber Schäuble hat natürlich innerhalb der Union mehr Funktionen als jetzt nur das Finanzminister. Er ist sozusagen einer der angesehensten innerhalb der Union, in der ganzen CDU. Sein Wort hat Gewicht. Und es ist natürlich schon sehr wichtig, wie er sich positioniert. Wenn der jetzt zum Beispiel auch anfangen würde, ähnlich wie Seehofer, das alles runterzureden und schlecht zu reden, wäre es noch viel schlechter für Merkel und für die ganze Union und letztlich auch für Deutschland. Man muss sich ja natürlich fragen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist für Steuersenkungen oder ob nicht mit dem Geld, was jetzt sozusagen überschüssig ist, etwas anderes hätte angestellt werden müssen. Ja, klar. Ja, aber sicher, haben Sie recht. Also ich habe ja gerade auch schon gesagt, man kann da natürlich oder muss dann auch drüber streiten, ob man nicht, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, noch mehr Steuern zu senken. Aber es ist der Beginn einer Debatte, die dann vielleicht auch mal woanders hinführt als diese ständig sich im Kreis drehende Flüchtlingsdebatte, die ja teilweise virtuell ist über Flüchtlinge, die gar nicht mehr kommen. Das sind ja teilweise theoretische Debatten, eben zum Beispiel auch die Obergrenzendebatten. Zurzeit kommen 100 Flüchtlinge am Tag. Wir brauchen überhaupt keine Obergrenze. Also das sind ja teilweise abstrakte, verrückte Debatten. Und dann bin ich froh, wenn wir lieber über die Verteilung von Steuergeldern reden und da vielleicht auch mal wieder positive Projekte, kann man ja dann Vorschläge machen, was dann mit dem Steuergeld gemacht werden soll. Da muss man auch Vorschläge machen. Wäre auch eine Chance für SPD und Grüne, da mal wieder eigene positive Vorschläge zu machen. Mhm. 2 Millionen sollen ja jetzt auf jeden Fall schon ausgezahlt werden. Also insofern sind ja die Pläne schon sehr real. Vielen Dank, Lukas Wallraff war das von der TAZ. Danke auch. Und hier geht es weiter mit anderen wichtigen Nachrichten dieser Woche.